Es waren zwar Bücher der Gottesgelahrtheit, oder hießen doch so, aber die ernsten Leute sahen alle nicht ein, weswegen er so viele brauchte, wo sich doch das ganze liebe Gotteswort in der Falte eines Plaids herumtragen lässt. Da saß er nun den halben Tag und fast die halbe Nacht lang, was doch kaum anständig ist, und tat Schreiben, nicht mehr und nicht weniger. Und zuerst fürchteten wir alle, er würde seine Predigten herunterlesen, aber dann kam es heraus, dass er selber neue Bücher schrieb. Und das schickt sich für jemanden in seinen Jahren und von seinem bisschen Erfahrung doch bestimmt nicht. Nun musste man ihm aber ein altes, ehrbares Weibsbild finden, um ihm das Pfarrhaus in Ordnung zu halten und sein bisschen Essen zu kochen. Und man nannte ihm ein altes Frauenzimmer, Janet McClure war ihr Name, und ließ ihn dann seiner Wege gehen, so dass er tat, was er sich in den Kopf gesetzt hatte. Zwar waren auch viele da, die ihm von der Janet abrieten, denn sie war den besten Leuten in Balwearie mehr als anrüchig. Lange vorher hatte sie von einem Dragonerkerl einen Balg bekommen. Seit rund 30 Jahren war sie nicht an den Tisch des Herrn getreten. Und die Kinder hatten gesehen, wie sie bei Dunkelwerden ganz allein auf Keys Lone herumstrich. Was für eine gottesfürchtige Frauensperson ein recht seltsamer Ort ist. Und dabei hatte sie in einem Fort vor sich hergemurmelt. Na, wie dem auch sei, der Gutsherr selbst war der Erste, der dem Pastor von der Janet sprach. Und damals machte man noch manchen Umweg, um der Herrschaft zu gefallen. Wenn die Leute ihm sagten, dass Janet sich dem Teufel verschrieben hätte, so war das in des Herrn Pastors Augen nur ein Stück Aberglauben. Und wenn sie ihm dann mit der Bibel und der Hexe von Endor kamen, so trommelte er's in ihre Schädel hinein, dass die Zeiten heute vorbei wären und dass der Teufel jetzt durch Gottes Gnade in Ketten läge. Nun, als es sich so im Dorfe herumsprach, dass Janet McClure als Dienstbote aufs Pfarrhaus sollte, waren die Leute recht außer sich über alle beide, sie und ihn. Und einige von den Gevatterinnen hatten nichts Besseres zu tun, als zu der Janet hinzulaufen und ihr alles vorzuwerfen, was sie von ihr wussten. Von dem Soldatenbalg angefangen bis zu John Tamsons zwei Kühen. Die Janet war nicht gerade sehr fix mit der Zunge, auch ließen sie die Leute gewöhnlich ihre eigenen Wege gehen und sie die Leute nicht minder, mit kaum einem schönen guten Abend oder guten Tag. Aber wenn sie sich's in den Kopf setzte, dann hatte sie eine Zunge, um selbst den Müller taub zu machen. Diesmal war sie nun auch nicht faul. In ganz Balwearie gab's keine alte Klatschgeschichte, die sie an jenem Tage nicht irgendjemandem unter die Nase hielt. Und man konnte ihr kein Ding vorwerfen, ohne als Entgelt gleich zwei zu hören zu bekommen, bis die Gevatterinnen die Janet zu guter Letzt packten, ihr die Kleider vom Leibe rissen und sie durch das ganze Dorf stießen bis an den Duhl heran, um herauszubekommen, ob sie eine Hexe wäre, ob sie schwimmen oder untergehen würde. Das Frauenzimmer schrie, dass man es bis zum Hanging Shaw heraufhörte und kämpfen tat sie wie ihre Stücke zehn. Manch eine von den Gevatterinnen trägt noch ein Abzeichen ihrer Nägel bis ans Lebensende mit sich herum. Und wer kommt da, grad als die Sache am hitzigsten ist, auf dass seine Sünden bestraft werden, des Weges? Der neue Herr Pastor.